sollst du glauben, Christ? Der Papst sagt Nein zur Pille, und das ist Gottes Wille. Das sollst du glauben, Christ. Wem soll dieser Gott nützen? Was ist das für ein Gott? Und wen soll er beschützen? Vor welcher argen Not? Das solltest du fragen, du glaubensfroher Christ. Die Antwort wird dir sagen, wes lieber Gott das ist. Wem nützt wer zu viel Söhne, die hungern und nicht schießen, für ganz geringe Löhne sich verdingen müssen? Wem nützt wer zu viel Töchter, die hungern und nichts wissen, an jeden fetten Schlechter sich verkaufen müssen? Wem nützt es, wenn die Knechte immer mehr Kinder hecken und ihre Herren Rechte ihr Lebtag nicht entdecken? Wem nützt es, wenn Proleten in Dublin, Peru, Kapstadt nicht kämpfen, sondern beten, dass ihre Not ein End hat? Das ist der Gott der Reichen, die fressen, ficken, saufen und den Gewinn einstreichen und sich die Pillen kaufen. Doch es werden die Proleten beenden ihre Not und kämpfen statt zu beten, dann stirbt auch dieser Gott. Dann weiß der fromme Christ, dann weiß die ganze Christenschar, wes lieber Gott das war.